Kapitel 7, Übung A 13. Lesen und hören Sie den folgenden Text. Das Paradies am Rande der Stadt. Sie suchen ein grünes Gartenparadies am Rande der Stadt, wo Sie sich am Wochenende auf einem Stück Wiese sonnen oder Ihr eigenes Gemüse anbauen können? Dann müssen Sie zuerst, wie so oft in Deutschland, einem Verein beitreten. Genauer gesagt, einem Kleingartenverein. Denn nur Vereinsmitglieder haben die Chance, einen Garten zu mieten. Die Idee, sich im Grünen vom Stress der Arbeit zu erholen, ist schon alt. Sie stammt aus dem Jahre 1861 von den Ärzten und Pädagogen Ernst Hauschild und Daniel Schreber. Von Dr. Daniel Gottlob Moritz Schreber haben die Kleingärten auch ihren Namen Schrebergärten bekommen. Die historische Kleingartenanlage Dr. Schreber steht heute in Leipzig unter Denkmalschutz. Vor allem in Zeiten wirtschaftlicher Not, zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, diente der Kleingarten nicht nur zur Erholung, sondern auch zum Überleben. Viele Kleingärtner bauten Gemüse an und ermöglichten ihrer Familie auf diese Weise eine bessere Ernährung. Doch wer denkt, die Zeit des Kleingartens ist vorbei, der irrt sich. Junge Familien haben den Garten für sich entdeckt. Hier können die Kinder im Grünen spielen und das eigene Gemüse wächst nach dem eigenen Öko-Konzept, ganz im Wellness-Trend.